Leben. Genau jetzt. Bis ihr Gewicht uns zu Boden zurückstürzt. Sehr kristall liegen, ohne zu atmen, doch atmen müssen. Um Gottes Willen nicht denken, und doch denken, und doch denken. Oben am Rand, alles ist schön. Wir wussten es bevor.